Eine europäische Zentralbank, die Aktien kauft. Für viele Ökonomen und auch Aktienhändler wäre dieser Schritt ein Akt, der nach Verzweiflung aussieht. Denn es würde bedeuten, dass die bisherigen Maßnahmen trotz mehr als 1 Billion Euro nicht ausgereicht haben, sagt zum Beispiel Martin Lück, Chefvolkswirt beim Anlageverwalter BlackRock. Bisher werden ja Renten gekauft, also sowohl von Unternehmen als auch von Staaten emittierte Renten. Und wenn das nicht mehr ausreicht und die Märkte dafür nicht mehr tief und breit genug sind, dann könnte die EZB darüber nachdenken, andere Anlageklassen zu kaufen. Und dann könnten eben auch Aktien in den Fokus kommen. Das Ziel, die Konjunktur im Euroraum endlich anzukurbeln. Dazu Aktien aufzukaufen, wäre ein möglicher Weg, sagt Edgar Walk, Chefökonom beim Bankhaus Metzler. Allerdings einer, bei dem viel Hoffnung mit im Spiel ist. Dass dadurch die Aktienkurse sehr wahrscheinlich steigen. Die Leute fühlen sich reicher, die Unternehmen sehen hohen Aktienkurs und investieren mehr. Also dieser berühmt-berüchtigte Vermögenseffekt, das heißt hohes gefühltes Vermögen führt zu steigenden Ausgaben. Und damit auch zu steigender Inflation, was die EZB ja eigentlich will. Der Kauf von Aktien ist allerdings umstritten. Die Vorstellung, die EZB als Aktionär zu sehen, gefällt Chefvolkswirt Carsten Jeski von der ING Bank gar nicht. Ich denke auch, dass eine Notenbank oder auch eine Regierung natürlich wirklich kein guter Aktionär ist, beziehungsweise auch nicht darüber bestimmen sollte, was die Unternehmen machen. Und damit verfälscht man natürlich oder manipuliert man den Markt noch weiter. Die EZB wäre nicht die erste Zentralbank, die Aktien kauft. Japan zum Beispiel macht das seit Jahren ohne Erfolg für die Wirtschaft. Doch der japanische Aktienmarkt ist besonders anfällig für Schwankungen geworden. Auch Martin Lück von BlackRock sieht solche Eingriffe deshalb kritisch. Mit jedem Kauf verzerrt die Zentralbank notwendigerweise die Preisbildung am Markt. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Und dass das dann eben in unerwünschte Richtungen gehen könnte, das zeigt dann tatsächlich auch der mögliche Ankauf von Aktien. Noch stärker wahrscheinlich als im Rentenmarkt ohnehin schon. Aber auch im Rentenmarkt hat sich das inzwischen zu einem veritablen Problem entwickelt. Am Anleihe- oder Rentenmarkt hat das Kaufprogramm der EZB bereits dafür gesorgt, dass normale Anleger wie Banken, Rentenfonds und Versicherungen kaum noch Zinsen bekommen. Um trotzdem noch mehr Geld in die Märkte zu pumpen, könnte die EZB versucht sein, nun solche Anleihen zu kaufen, die sie bisher vermeidet, solche von Banken. Das hat einen gewissen Charme. Die EZB hätte damit praktisch 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie hätte damit eine erwünschte Ausweitung ihrer Bilanz, also den gewünschten Liquiditätseffekt, kreiert. Sie würde zweitens einen großen zusätzlichen Markt anzapfen. Ja, der ist nicht ganz klein mit ungefähr 700 Milliarden Euro für europäische Bankanleihen. Dass die EZB das nicht tut, liegt natürlich hauptsächlich daran, dass es ein sehr, sehr heißes politisches Eisen ist. Sagt Martin Lück vom Anlageverwalter BlackRock und meint damit den Umstand, dass die EZB ja auch die Aufsicht über Europas Banken hat. Widerspruch aber gibt es auch bei diesem Gedanken, ausgerechnet von einer Bank, Chefvolkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank. Also die Europäische Zentralbank kauft ja schon Hypothekenpfandbriefe, die in der Regel von Banken ausgegeben werden. Das macht sie ja schon. Das sind natürlich Anleihen, die gedeckt sind, nämlich mit Hypotheken an Hausbau. Jetzt geht es darum, dass die Europäische Zentralbank eventuell ungedeckte Bankanleihen aufkauft. Und da frage ich mich schon, ob das überhaupt notwendig ist. Schließlich bekämen die Banken ja schon seit Jahren zu Niedrigzinsen Geld von der EZB. Eines steht fest: Der Weg für EZB-Chef Mario Draghi und seine Kollegen, er wird kein leichter sein.